Wenn jemand eine Straftat begeht, muss das Folgen haben. So entspricht es unserem Gerechtigkeitssinn. Eine Regelverletzung soll spürbare Konsequenzen haben für den Täter. Und die Strafe soll abschrecken, damit keine Straftaten begangen werden. Soweit die Theorie. Was wird aus dem Straftäter nach seiner Bestrafung? Da soll er zurückkehren in den Kreis der Gesellschaft und geläutert ein anständiges Leben führen können, bei dem er sich an die Regeln hält. Auch das ist Theorie. Tatsächlich ist die Rückfallquote von Straftätern hoch. Wir haben aber als Gesellschaft ein Interesse daran, dass sie niedrig ist. Damit keine Gefahren von ehemaligen Tätern ausgehen, aber auch, damit diese eine echte Chance auf ein normales Leben haben. Wir wollen, dass es den Straftätern gelingt, nach dem Abbüßen der Strafe straffrei zu bleiben. Man sieht schnell, dass diese beiden Ziele in einem Konflikt miteinander stehen können. Wer Opfer einer Straftat geworden ist, wünscht sich unter Umständen eine möglichst hohe Strafe für den Täter. Die Gesellschaft, in diesem Fall also die Gerichte, sollen eine angemessene, eine gerechte Strafe verhängen. Aber sie sollen, gemeinsam mit dem Justizvollzug, auch darauf hinwirken, dass ein Täter nicht rückfällig wird. Das gilt besonders für Jugendliche. Deshalb hat schon vor 100 Jahren das Jugendstrafrecht den Grundsatz der Erziehung vor den der Strafe gestellt. Eine bemerkenswerte Entscheidung. Marius Elfering stellt vor, wie das in der Praxis aussieht, wie Betroffene es erleben und unter was für Umständen sie gut zurück in ein Leben ohne Straftaten gefunden haben und unter welchen eher nicht. Die Priorität der Erziehung vor der Bestrafung im Jugendstrafrecht wird heute in Frage gestellt in der Öffentlichkeit und in der Politik. Die lange Nacht über Jugendkriminalität von Marius Elfering hat die Deutsche Bischofskonferenz im vergangenen Jahr mit dem Katholischen Medienpreis ausgezeichnet. Die Jury lobt die Beleuchtung des Themas von vielen verschiedenen Seiten, ohne Voyeurismus und moralisch erhobenen Zeigefinger, die es Hörerinnen und Hörern ermögliche, sich eine eigene Meinung zu bilden. Dem großen Lob habe ich nichts hinzuzufügen. Herzlichen Glückwunsch für die Auszeichnung, Marius Elfering, und herzlichen Dank für Erziehung und Strafe, eine lange Nacht über Jugendkriminalität in Deutschland. Hören Sie selbst die Sendung aus dem vergangenen Jahr. Mein Name ist Hans-Dieter Heimendahl. Ich bin der Redakteur der Langen Nacht. Ein frohes neues Jahr 2025 wünsche ich Ihnen. Sie erreichen mich wie immer unter langenacht@deutschlandfunk.de. Nächste Woche erwartet Sie an dieser Stelle eine lange Nacht über Hans Albers und seine jüdische Lebensgefährtin Hansi Burg. Der Münchhausen-Darsteller und große Freiheitsstar Hans Albers hat das Kunststück fertiggebracht in der Weimarer Republik, während der Nazizeit und nach dem Krieg, ein gleichem Maße gefragter Filmschauspieler zu sein. Am Ende der bestbezahlte im deutschen Film. Die Möglichkeit dieser Karriere verdankt er wesentlich seiner jüdischen Lebensgefährtin Hansi Burg. Seien Sie gespannt. Sie können alle langen Nächte der letzten Monate auch in der Deutschlandfunk-App nachhören. Und wenn Sie uns abonnieren, können Sie keine Sendung mehr verpassen. Bis nächste Woche. Wie schwierig wäre ein Leben ohne Routinen? Ohne diese unterschwelligen Begleiter, die uns das Leben erleichtern, weil wir nicht mehr über dieses oder jenes nachdenken müssen. Wenn wir zum Beispiel unser Bett morgens nicht gedankenverloren machen könnten und der Körper nicht jede der Bewegungen kennen würde und wir uns selbst daran erinnern müssten, wie das jetzt eigentlich alles ging. Das Leben besteht aus Routinen. Sie sind nützlich, sie helfen uns dabei, Dinge zu erledigen, ohne dass wir uns groß konzentrieren müssten. Routinen geben Orientierung. Sie sind ein Gerüst, sie sind etwas Gutes, oder? Es muss kurz vor seinem 13. Geburtstag gewesen sein. Ein, vielleicht zwei Monate. Ganz genau kann Tarek es nicht mehr sagen. Er hatte ja schon Routine. Alles begann, als er 12 Jahre alt war. Zuerst waren da die Kleinigkeiten. Ein paar Süßigkeiten, ein paar Schokoriegel, die er mitnahm. Aber schnell wurden die Dinge, die er drehte, größer. Handys, Portemonnaies. Gemeinsam mit Freunden begann Tarek, andere Menschen auf der Straße abzuziehen. So nennt er es. Immer öfter, immer wieder. Routine eben.